Okay. Guten Tag, mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie nach oder bitte sagen Sie mir Bescheid. Okay? Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Wie heißen Sie? Mein Name ist Stefanie Renz. Könnten Sie bitte Ihre Vorname buchstabieren? Ja, natürlich. Mein Vorname ist Stefanie Siegfried Theodor Emil Friedrich Anton Nordpol Ida Emil. Okay. Herr Rent, wie alt sind Sie? Frau Renz. Stefanie ist ein weiblicher Name. Okay, Entschuldigung. Ja. Frau Rent, wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt. Verraten Sie bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, natürlich. Das ist der 23. August 1984. Wie groß sind Sie? Ich bin circa 1,68 Meter. Okay. Und Wie viel wiegen Sie? ein Gewicht wissen, so circa 62 Kilo. 62 Kilo. Okay, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter, ja. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Buchhalterin. Okay. Ich arbeite in einer Bücherei. Okay. So, Frau Rand, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich komme extra zu Ihnen, weil Sie mir empfohlen worden sind, dass Sie ein guter Arzt sind. Ich Dankeschön. habe seit 4 Wochen so Schmerzen an der rechten Flanke. Das war manchmal ganz heftig. Und mein Hausarzt hat da nichts finden können. Ich habe immer noch Schmerzen und ich mache mir so langsam Sorgen, was es ist. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? In letzter Zeit strahlen die Schmerzen, das war immer lokal begrenzt. Aber so in den letzten 2 Wochen sind die Schmerzen in den Rücken ausgestrahlt. Okay. Könnten Sie bitte diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf oder stechend oder krampfartig? Also manchmal sind sie stechend und aber überwiegend eher über den, ja, über den Rücken hin verteilt. Aber es ist sehr unterschiedlich. Es kommt manchmal sehr stark. Plötzlich hält eine Zeit lang an, einige Stunden, und geht dann wieder weg. Schmerzmedikamente haben am Anfang geholfen, aber jetzt in letzter Zeit auch gar nicht mehr. Und ja, es ist einfach sehr belastend. Ich kann manchmal kaum laufen. Okay, dagegen, welche Medikamente haben Sie eingenommen? Ich habe Ibuprofen genommen, ich habe Novalgien eingenommen, also beides auch zusammen. Und zeitweise habe ich Paracetamol genommen. Hat diese Medikamente Ihnen geholfen? Hallo? Entschuldigen Sie einen Moment. Ich So, habe hier jetzt sind Sie wieder da. Probleme. Ja, okay. Haben diese Medikamente Ihnen geholfen? Nur zu Beginn, danach nicht mehr. Also ich verspüre keine Verbesserung. Die Schmerzen sind immer noch da und Okay. deswegen nehme ich auch keine Tabletten mehr. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also zuerst hat auch die Wärme ganz gut getan, aber jetzt auch nicht mehr. Wenn ich mich bewege, wenn ich zum Beispiel aufstehe oder laufe, dann werden die Schmerzen schlimmer. Und jetzt tut es immer weh, egal ob ich sitze, ob ich liege oder laufe, die sind immer da. Okay, vorher diese Schmerzen ist wellenförmig, kommt und wieder weg, aber seit wann ist diese Schmerzen dauerhaft? Seit einer Woche. Seit einer Woche. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? An sich nicht. Also mein Hausarzt hat auch den Urin kontrolliert. Er meinte, der Urin war in Ordnung. Dann hat er auch Ultraschall gemacht. Und auch der Ultraschall vom Bauch und von den Nieren, war auch in Ordnung, hat mein Hausarzt gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Aber Sie haben keine Probleme beim Wasserlassen. Ich meine Brennen oder Moment brennende oder nicht. Schmerzen Nein. nicht. Nein. Okay. Haben Sie Fieber? Nein. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, ich habe ab und zu mal Verstopfungen, aber das ist jetzt nichts Neues. Aber ansonsten war jetzt nichts Besonderes. Nein. Okay. Haben Sie diese Beschwerden schon mal gehabt? Nein, das ist das erste Mal jetzt. Erst einmal. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, ich bin immer so wie bisher jetzt. Also ich habe immer zwischen 60 und 65 Kilo gewogen. Aber so jetzt in letzter Zeit abgenommen habe ich eigentlich nicht. Okay. Wissen Sie, sind diese Schmerzen Ernährung abhängig? Ich meine, wenn Sie ungewöhnliches Essen oder Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass es beim Essen oder bei bestimmten Nahrungsmitteln schlimmer wird. Nein, kann ich nicht sagen, nein. Okay. Müssten Sie in der letzten Zeit sehr oft aufstoßen oder haben Sie Blähungen? Ja, das habe ich gehabt, als ich die Schmerzmedikamente genommen habe. Da habe ich so etwas Blähungen gehabt. Aber ansonsten nicht, nein. Okay. Möchten Sie Ihren aktuellen Anamnesen etwas hinzufügen? Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Nein, aber das macht mir jetzt Sorgen natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt was Schlimmes ist oder was man da noch machen kann. Ich habe immer noch Schmerzen. Und deswegen bin ich jetzt bei Ihnen. Verhalten, können Sie diese Schmerzen bis Ende der Anamnese verhalten oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben? Aushalten, meinen Sie? Aushalten, genau. Ja, im Moment geht es. Okay, wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 von ist keine Schmerzen, 10 ist starke Schmerzen? Okay, also im Moment würde ich sagen so 3 oder 4, aber ich hatte die letzten Tage auch mal Phasen, wo das viel mehr war. Da hätte ich gesagt so 7 oder 8. Okay. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie ein Bluthochdruck, Diabetes mellitus? Nein, das habe ich nicht, aber ich nehme Schilddrüsentabletten seit 5 Jahren ungefähr. Mein Arzt meinte, ich habe so einen Knoten in der Schilddrüse. Und wissen Sie, welche Tabletten nehmen Sie ein? Das ist L-Tyroxin 75. Okay. Und haben Sie schon mal operiert worden? Sind Sie schon mal operiert worden? Ich hatte mal einen Kaiserschnitt, also meiner Tochter. Und der Blinddarm ist wohl als Kind operiert worden. Blinddarm und? Und Kaiserschnitt. Kaiserschnitt, okay. Wie war die OP für Blinddarm? War das komplikationslos? Ja, ja, war alles unauffällig. Okay. Gibt es in Ihrer Familie schwere oder chronische Erkrankungen? Also ich weiß, dass meine Mutter Diabetes hatte. Und dass meine Tante, die hatte Brustkrebs. Und mein Vater leidet an hohem Blutdruck. Okay, ich habe vergessen zu fragen, seit wann haben Sie Schilddrüsenunterfunktion? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Okay. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, ja, da war ich letztes Jahr zur Kontrolle. Sie meinte auch, das ist alles in Ordnung. Okay. Ist Ihr Monatsblutung regelmäßig? Ja, ja, da habe ich bisher keine Probleme. Okay. Haben Sie keine? Schlafen Sie gut? Eigentlich ja, aber jetzt mit den Schmerzen ist es schlechter geworden. Also ich werde immer wieder wach. Und kann auch schlecht einschlafen. Aber davor war das kein Problem. Und wie ist Ihr Appetit? Der ist gut. Ich kann also relativ gut essen. Da habe ich bisher keine Sorgen. Okay, gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Ja, mein Kind hat eine kleine Behinderung und ich muss da immer ständig zum Kontrollarzt. Was für Behinderung hat er? Das eine Bein ist kurz und sie hat eine krumme Wirbelsäule und da müssen wir halt immer regelmäßig zum Kinderorthopäden. Soll ein Korsett tragen. Da sind wir jetzt unsicher, ob sie das nehmen soll. Und sie hat Schwierigkeiten beim Laufen. Und das macht uns ein bisschen Sorgen. Okay. Wie alt ist er? Ist eine Tochter, sie ist 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Es tut mir leid, ja, das ist eine schwierige Situation. Häuser L-Troxin, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Außer der Schilddrüsentablette nehme ich nichts ein. Okay. Rauchen Sie? Nicht mehr. Ich habe vor 2 Jahren aufgehört. Vorher, wie viele Jahre und wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Oh, ich glaube, so circa 10 Jahre. Ich kann sagen, so im Schnitt halbe Schachtel am Tag. Und trinken Sie Alkohol? Eigentlich nicht, nur ab und zu mal. Wie meinen Sie ab und zu? Wie häufig trinken Sie Alkohol? Wenn eine Feier ist oder ein Geburtstag oder ein besonderer Anlass. Das ist vielleicht einmal im Monat. Okay. Äh, Ist bei Ihnen Allergie bekannt? Ja, ich habe eine Penicillinallergie. Wie äußert sich diese Allergie? Ich bekomme immer so einen Ausschlag. Mhm. Mein Hals schwillt zu. Ich bekomme schlecht Luft, Juckreiz. Einmal was ganz heftig, ja. Okay. Okay, Frau Rentz, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ah, es fällt mir ein, mein Hausarzt hat einmal gesagt, ich habe Gallenblasensteine. Habe ich vergessen zu sagen. Also das ist auch noch bekannt. Gallenblasensteine? Ja. Wer hat diese Diagnose festgestellt und wann? In meinem Haus, beim Ultraschall. Wann hat er festgestellt? Ach, das war vor vielen Jahren, ich glaube so vor circa 6 Jahren. Circa 6 Jahre. Mhm. Und haben Sie, wie war die Attacke? Warum haben Sie oder wie wurden Sie behandelt? Wegen dem Gallenblasenstein? Ja, genau. Da hatte ich bisher nie Probleme gehabt. Das war nur ein zufälliger Befund, als ich beim Hausarzt einen Routine-Ultraschall hatte. Okay. Bisher habe ich da noch keine Probleme gehabt, glücklicherweise. Mhm. Okay, so jetzt wegen Ihrer Beschwerden sollten Sie heute bei uns bleiben, damit wir die weiteren Untersuchungen durchführen können. Das ist in Ordnung. Oh je, Herr Doktor, muss das wirklich sein? Ich habe, wie Sie schon wissen, eine Tochter, die ich versorgen muss. Ich würde am liebsten schon nach Hause gehen wollen. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Untersuchungen machen können und mir helfen können. Aber es wäre mir lieb, wenn ich nicht im Krankenhaus bleiben müsste. Ja, wenn wir die ersten Untersuchungen fertig beenden, dann wenn alles in Ordnung ist, dann können Sie vielleicht nach Hause gehen, aber zuerst müssen wir die ersten Ergebnisse bekommen. Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Wie lange kann das dauern? Nach 2 oder 3 Stunden vielleicht. Oh, so lange? Ach je. Oh je. Ich würde Sie bitten, ob Sie sich beeilen können, weil meine Tochter ist allein zu Hause. Okay, ja, machen wir. Okay. Wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bitte warten Sie jetzt im Wartezimmer. Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne. So. Also, Herr Doktor. Sehr gut. Vielleicht noch zur Information, bevor Sie die Übergabe an den Oberarzt machen. Sie haben jetzt die Patientin untersucht. Herz, Lunge ist in Ordnung. Okay. Der Bauch haben Sie auch abgedrückt, ist auch in Ordnung. Sie haben geklopft an den Nieren, kein Klopfschmerz. Aber was auffällig ist, wenn Sie die Patientin anfangen, am Rücken zu untersuchen, Sie drücken am Nacken, im Schulterbereich, entlang der Wirbelsäule, die Muskulatur, das tut alles weh. Sie drücken auf den Muskeln, dann hat sie Druckschmerzen. Von der Brustwirbelsäule bis runter zur Lendenwirbelsäule und bis zum Steißbein. Und wenn Sie auf die Ischiasnerven an der Hüfte draufdrücken, das tut auch weh. Okay. Aber sie hat keine Ausstrahlung der Schmerzen in die Beine. Nur im Lendenbereich, Lendenwirbelbereich. Nur Lendenwirbelsäule. Ja. Beziehungsweise der gesamte Rücken, also Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Wenn sie draufdrücken an die paravertebrale Muskulatur, dann schmerzt alles. Okay. Das zur körperlichen Untersuchung. Okay. Jetzt machen Sie bitte die Übergabe an den Oberarzt. Okay. Bitte schön. So, noch eine Minute, bitte. Eine kurze Verschnaufpause, dann trinken wir noch einen Kaffee. Haben vielleicht die Kolleginnen oder Kolleginnen noch eine Frage, bis der Kollege sich vorbereitet? Keine Fragen. Kollege, alles gefragt. Eine Frage hat vielleicht noch gefehlt. Eine Frage, aber diese braucht oder nicht, ich weiß nicht. Hatten Sie einen Unfall? Sehr gut. Das ist eine gute Frage. Hat sie einen Unfall, ein Trauma? Genau. Was mir noch einfällt, ist vielleicht, hat sie Übelkeit, Erbrechen? Ja. Das wäre vielleicht auch eine wichtige Frage, ja. Sehr gut. Und haben Sie erbrochen? Nein. Kein Erbrechen, kein Durchfall. Haben Sie Geschichte, Traumageschichte? Oder haben Sie Unfall? Kein Traum. Hatten Sie? Okay. Kein Kribbelgefühl. Am Rücken, doch, am Rücken hat mich manchmal Stechen und Kribbeln. Das habe ich ja. Manchmal ist es so, dass mir die Fingerspitzen etwas kribbeln und taub werden. Ömer Hocam, bir hafta önce doktora gittim dedi anladığım kadarıyla da yani elinizde brief var mı diye sormamız uygun mu? Yani laboratuvar tahlilleriniz bir de biz görelim falan cinsinden. Tabii muhakkak sormanız çok iyi hem de. Evet. Auf Deutsch bitte die Frage. Haben Sie einen Brief Ihre Hausarzt dabei? Oder die Befunde von Ihrem Hausarzt, die Laborbefunde, den Ultraschallbefund. Sehr gut. Okay. So, Herr Doktor, ich höre. Bitte schön. Gut. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Sie Zeit? Patientin vorstellen, ja. Patientin, nicht Patienten. Patientin ist Herr. Patientin vorstellen. Ja, genau. Patientin. Danke, ja. Okay. Frau Stefanie Rent ist 38-jährige Patientin. Die ist 62 Kilo und 168 Zentimeter groß. Sie ist Buchhalterin, verheiratet und hat eine Tochter. Sie berichtet seit 4 Wochen am rechten Flanke ganz heftige Schmerzen zu haben. Diese Schmerzen strahlen in den Rücken aus. Ja, diese Schmerzen strahlen in den Rücken aus. Sie sind stechend und plötzlich, wenn Sie vor einer Woche, seit einer Woche habe sie, hat sie da, diese Schmerzen sind diese Schmerzen dauerhaft, aber vorher sind sie wellenförmig. Diese Schmerzen treten plötzlich auf. Sie hat vorher dagegen Ibuprofen, Novalgin und Paracetamol eingenommen, aber diese haben ihr nicht geholfen. Ja. Sie hat keine Probleme beim Wasserlassen, beim Stuhlgang. Und sie war die letzte Kontrolle beim Hausarzt war alles in Ordnung. Er hat Ultraschall und Urintest gemacht. Okay. Und diese Schmerzen, die Schmerzintensität liegt aktuell bei 3 und 4 von 10. Aber in den letzten Tagen waren sie manchmal bei 7 und 8 von 10. Mhm. Und sie hat auch am Finger Parästhesie. Ja. Okay. Entschuldigung, ich würde es so beschreiben. Sie hat an den Fingerspitzen Kribbelparästhesie. Wenn Sie jetzt Parästhesie sagen, dann weiß man nicht, welche Finger sind das, muss man genau fragen. Sitzt hier vorne oder sitzt sie hier hinten? Ja. Ich würde sagen, an den Fingerspitzen hat sie Kribbelparästhesie. Okay, Fingerspitzen. Okay. Sie hat an Fingerspitzen Kribbelparästhesie. Sie leidet an seit 5 Jahren Hypothyreose. Thyreose, ja. Thyreose. Und sie hat als sie Kind war, wurde bei ihr Blinddarm entfernt oder hatte sie Appendektomie und ja und Cholelithiasis ist bei ihr bekannt. Mhm. Seit 4 Jahren, glaube ich, ja. Okay. Mhm. Und in der Familienanamnese liegt mutterlicherseits Diabetes und väterlicherseits arterielle Hypertonie vor. Und ihre Tante hat auch Brustkrebs, Mammakarzinom. Mhm. Gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Verstopfung, aber diese Verstopfung hat diese Verstopfung in der langen Zeit, es gibt keine Veränderung. Sie hat Stress wegen die Behinderung von ihrer Tochter. Und sie nimmt regelmäßig Eltroxin 75 Milligramm Tabletten ein. Sie hat bis vor 2 Jahren 10 Jahre lang halbe Schachtel täglich geraucht. Sie hat Allergie gegen Penicillin. Diese Allergie äußert sich mit Exanthem und Angioödem. Ja, ein Stridor oder Luftstridor. Ja, mhm. Stridor. Mhm. Okay. Sehr gut, vielen Dank, Herr Doktor. Sie haben das sehr gut gemacht. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose oder Arbeitsdiagnose? Ich habe gerade die Patienten körperlich untersucht und sie hat Druckschmerzen zwischen Brust zwischen Brustwirbelsäule, Brust oder Cervicalvertebra und Lenden Lumbalvertebra oder zwischen seitlich oder Thoracolumbar, kann man sagen. Also sie hat Thoracolumbalgie. Genau, sie hat an der paravertebralen Muskulatur thoracolumbale Schmerzen. Thoracolumbale Schmerzen. Und jetzt verstärkt eine Lumbalgie. Ja. Ja, und nach der bisherigen Angabe gehe ich von Fibromyalgie aus. Gleich, Fibromyalgie. Erstmal habe ich Cholezystitis gedacht, aber... Okay. Also ja, Differentialdiagnostik kommt zum Beispiel Cholezystitis in Betracht. Also nochmal. Das heißt, Ihre Verdachtsdiagnose ist eine Fibromyalgie. Okay. Und Ihre weiteren Differentialdiagnosen sind was? Cholezystitis. Cholezystitis, okay. Ja, muss man dran denken. Ja, der Gallenblasensteine. Was noch? Wer kann noch helfen? Schmerzen rechte Flanke, woran denkt man als erstes? Nephrolithiasis. Nephrolithiasis, ja. Ne? Oder Urolithiasis. Urolithiasis, genau. Okay. Aber okay. Was ist diese paravertebrale Schmerz? Also ganz einfach, ganz normal formuliert, sagt man ein BWS-Syndrom, Brustwirbelsäulensyndrom. Ein BWS-Syndrom oder ein LBS-Syndrom. Das sind meistens Muskelschmerzen, einfach durch Verspannung. Mhm. Okay, woran muss man noch denken? Kann auch Ulcus ventriculi sein. Zum Beispiel Magen, genau. Ein Infekt oder ein Geschwür im Magen, sehr gut. Und vielleicht, ja, nicht üblich, aber Pankreatitis. Ja, genau. Kann auch mal sein. Mhm. Wobei sie hat keine gürtelförmige Ausstrahlung, aber ja. Auch daran muss man denken, natürlich. Genau. Sehr gut. Mein Verdacht, das war eine Patientin von heute Mittag, war eher, dass es ein Problem der Muskulatur, der Rückenmuskulatur ist. Okay. Sie hat komplette Schmerzen im Nacken, im Schulterbereich, entlang der autochthonen Muskulatur, also der paravertebralen Muskulatur. Sie hat im Bereich der Iliosakralgelenke, das sind meistens Schmerzen der Muskel und der Faszien. Das heißt, sie braucht eigentlich erstmal eine Physiotherapie, eine gute Schmerztherapie und langfristig eine Rückengymnastik. Um unser Verdacht zu bestimmen, aber sollen wir unbedingt eine Blutuntersuchung Blutuntersuchung und was noch? Und ich meine Entzündungsparameter und ja, also kleines Blutbild. Blutbild, Leber, Niere, Pankreaswerte. Ultraschall auch. Jawohl, Ultraschall. Und was noch? Und Urin. Urintest, ja. Natürlich, klar. Und schauen, ob da Blut drin ist, ob da Protein drin ist oder vielleicht ein Infekt dabei ist. Ja. Genau, das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Und vielleicht könnte man noch eine Röntgenaufnahme von Brust, Bein oder von Lendenwirbel machen, um zu schauen, ob sie hat auch eine leichte Skoliose gehabt, ob da vielleicht auch ein chronisches Rückenproblem. Sedimentation, genau, der Urinsediment kann man auch machen, natürlich, klar. Aber das sind so die einfachen und wichtigsten Sachen, was relativ schnell geht. Labor, Ultraschall, Urin, dann hat man schon mal eine gute Aussage, in welche Richtung das geht. Ergebnis war, Urin unauffällig, kein Befund. Ultraschall völlig unauffällig. Nieren unauffällig, kein Aufstau, keine Konkremente, also kein Stein. Gallenblase hat Steine, aber die Gallenblase selber war unauffällig. Keine Verdickung der Gallenblasenwand, keine Erweiterung der Gallengänge des Ductus hepaticus, keine Entzündungszeichen, kein Aufstau der Nieren. Von daher ist natürlich eine Nephrolithiasis unwahrscheinlich oder eher wenig wahrscheinlich. Und mein Verdachtsdiagnose war ein Thoraker lumbale Muskelproblematik, also eine Lumbalgie. Sie hat Schmerzmedikamente bekommen und eine Empfehlung für eine Physiotherapie und Rückengymnastik. Okay. Gut, vielen Dank. Das ist sehr gut, Herr Doktor. Sie machen das auch gut. Ihre Grammatik ist auch nicht schlecht. Sie überlegen und machen das schon richtig. Wunderbar. Haben die Kollegen und Kolleginnen noch Fragen? Kommt nichts mehr? Die Patientin sagte, Ibuprofen, Paracetamol und Novalgin eingenommen hat. Ja. Und in letzter Zeit nicht Verbesserung. Keine Verbesserung verspürt, jawohl. Ich habe eine Frage, warum reagiert es nicht auf Schmerzmittel oder warum reagiert es so wenig die Patienten und warum eine Muskulatur Erkrankung denken? Gute Frage. Das kommt manchmal vor, dass wenn die Verspannungen der Muskeln sehr stark sind, dann wird es mit diesen Schmerzmitteln oft nicht besser. Da braucht man oft einen Muskelrelaxanz, dass es besser wird. Eine Muskelerkrankung ist eher unwahrscheinlich, weil es erst jetzt aufgetreten ist und sie vorher überhaupt keine Probleme hatte. Und sie ansonsten keine anderen Symptome hat an Beinen oder sonst wo. Also das ist eher auf den Rücken begrenzt. Sieht man sehr oft, gerade wegen der beruflichen Belastung. Oft sitzen die Menschen, machen wenig Sport und haben keinen Ausgleich, sodass es gerade bei jungen Frauen, die auch noch schlank sind, keinen Sport machen, da sieht man das sehr oft, dass die Rückenmuskulatur sehr stark verspannt ist. Ist so meine Vermutung. Und meine Erfahrung. Also könnte auch das eine D-Vitamin-Mangel sein? Eventuell, wobei D-Vitamin nicht unbedingt jetzt direkt Muskelschmerzen macht. Aber es wäre nicht schlecht, auch wenn man danach auch schaut. Ja. Man kann es mit Magnesium probieren, das hilft manchmal. Calcium kann manchmal behilflich sein. Aber oft sieht man schon eine Verbesserung, wenn man eine Rückengymnastik macht. Das hilft oft sehr gut. Sehr gut. Gute Frage. So. Okay. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann danke ich Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, viel Erfolg, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ayla akşamlar.